schrei stört die Stille, welche mich umgibt. Ich bin gefangen an einem Ort, der dunkel ist und keinen liebt. Die Freiheit, welche man mir gab, wurde zur Gefangenschaft. Für viele Dinge habe ich mich geopfert und gekämpft bis zur letzten Kraft. Schrei!